Lolly und Nino finden eine tolle Maschine. Nino und Lolly sind auf einer Treppe. Lolly liest ein Schild. Ist es oben hell, dann eile. Ist es finster, bleibe. Sie gehen hoch und treten in eine Halle. Dort sehen sie eine Maschine. Es erscheint eine Schrift. Schnell schreiben sie die Wörter auf.